Empezamos. Hablo unas palabras en español y luego en alemán. Entiendo mucho, pero hablo poco, lo siento. Me llamo Andreas Beuth y soy abogado. He trabajado como abogado desde hace 30 años, 35 años. Ahora estoy jubilado. Fui el abogado del movimiento autónomo en Hamburgo y del Centro Social Rote Flora. Creo que es muy conocida la Rote Flora. Flora Roja. También fui el Leiter. El director de la manifestación Welcome to Hell, una parte de la resistencia contra el cumbre. Y también estoy miembro de la campaña United We Stand, una campaña contra la represión. Y desde ahora en alemán. ja, der Teil 1, also hauptsächlich werde ich etwas erzählen über den G20 in Hamburg am 7. Juli und 8. Juli letzten Jahres, 2017. Und dann könnten wir aber auch mal reden über den nächsten Gipfel, das ist nämlich der G7-Gipfel nächstes Jahr am 27.08.2019 in Biarritz. Das ist ja nicht besonders weit von hier aus, von Hamburg aus schon. Das erstmal. Okay, va a hablar sobre en la primera parte sobre el G20 del 2017, que fueron el 7 y el 8 de julio en Hamburgo. Y igual también va a hablar un poco sobre el próximo G7, que será en Biarritz en agosto del año que viene, el 27 de agosto, que no está muy lejos de este aquí y de Hamburgo un poco más. Erstmal ein paar Worte zur Bedeutung des G20-Treffens für die herrschenden Regierungen, für die Weltbevölkerung und für die linke Bewegung. Also drei verschiedene Bedeutungsszenarien. Y vamos a hablar del significado del G20 para el gobierno de momento, para la población del mundo y para el movimiento de izquierdas. Genau, erstmal die Bedeutung des G20-Treffens für die herrschenden Regierungen und Staaten. G20 ist die Gruppe der 20 wichtigsten Industrieländer. G20 es son los 20 países más países industrializados más importantes. Genau. Es treffen sich die 19 reichsten Länder der Welt und die Europäische Union. Se encuentran los 19 países más ricos del mundo y la Unión Europea. Und es geht für die Herrschenden um die Absprache von Strategien, um weiterhin durch Ausbeutung, Enteignung, kriegerische Aktionen, Umweltzerstörung und Bekämpfung von Flüchtlingen den Reichtum der reichen Länder zu sichern und auszubauen. Van a hablar de estrategias, los gobiernos en ciernes van a, bueno, en actuales van a hablar de estrategias para seguir explotando, bueno, para seguir con la explotación, la destrucción del medio ambiente, las guerras, las acciones de guerras y la lucha contra las inmigraciones para seguir gobernando. Und zu diesem Zweck haben sich getroffen unter anderem Imperialisten wie Trump, USA, der allein schon dafür gesorgt hat, dass Zehntausende Demonstranten mehr gekommen sind, sowie Putin, Russland, aber auch Diktatoren wie Erdogan, Türkei, was dazu führte, dass auch sehr, sehr viele Kurden protestiert haben. Soweit. Que van a hablar y han hablado imperialistas como Trump, que esto solo ya ha hecho que hubo como unos 10.000 manifestantes más, Putin de Rusia, pero también dictadores como Erdogan, lo cual tuvo como consecuencia que también hubo muchos kurdos en las manifestaciones. Weiterhin Folterstaaten wie Saudi-Arabien, sogenannte Schwellenländer, das wie Brasilien, das sind Länder, die in der letzten Zeit an Reichtum zugelegt haben und in diesen erlauchten Kreis der G20 aufgenommen werden. También estados de tortura. De tortura. Como Saudi Arabia o por ejemplo otros estados emergentes como por ejemplo Brasilien, que se han acogido desde hace relativamente poco entre estos 20. Ebenfalls teilgenommen haben die sogenannten bürgerlichen Demokratien wie Deutschland und Frankreich. Y también estaban las democracias burguesas, como por ejemplo Francia y Alemania. Ich dachte die ganze Zeit, dass Spanien auch teilgenommen hat, aber ich habe das nochmal recherchiert. Spanien hat nicht teilgenommen, war zwar anwesend, aber nur über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Spanien gehört also nicht zu diesem ausgewählten Kreis der 19 reichsten Länder der Welt. Y él pensaba que España también estaba entre estos 19 países más ricos, pero se ha informado más y resulta que España no está dentro de estos 19, si ha participado como parte de la Unión Europea. Ja, dann kommt als nächstes die Bedeutung des G20 für die Weltbevölkerung. Da geht es natürlich umgekehrt um die Verteilung von Macht und Reichtum auf Kosten der ärmeren und ausgebeuteten Menschen dieser Welt. Y la, el significado para la población mundial, por su parte, es se trata de la de repartir el poder y las riquezas de las partes pobres del mundo. Für sie bedeutet so ein G20, dass sich nichts ändert daran, dass es weiterhin Hungerkatastrophen, Krankheiten, Bekämpfung von Flüchtlingen, Krieg und Zerstörung gibt. Para ellos el G20 representa que no se va a cambiar nada, que siguen existiendo el hambre, catástrofes, explotación y las guerras en el mundo. An der Verteilung von Einkommen und Vermögen ändert zugunsten des ärmeren Teils der Bevölkerung ändert sich durch so ein G20 nichts. El reparto de las riquezas y del poder no cambia nada, el G20 no cambia nada. Es gibt eine Zahl, die mich immer wieder beeindruckt. Es ist so, dass 8 Milliardäre, also 8 Einzelpersonen, mehr Vermögen besitzen als 50% der Weltbevölkerung. Hay una cifra que siempre le impresiona y es que 8 milliardarios tienen tanto como el 50% de la población mundial. Außerdem kommt noch die Bedeutung dazu, dass ein solcher G20-Gipfel die Ausrichtung eines solchen Gipfels sehr hohe Kosten verursacht. In Hamburg waren es fast 100 Millionen Euro und dass es keinerlei Ergebnisse gibt. Además, hay que sumar que la organización de una cumbre G20 cuesta muchísimo dinero. En Hamburgo eran 1 millón de euros sin que nada se cambie. Es gab ein einziges Ergebnis, das war der sogenannte Afrika-Pakt. Das ist schon deshalb absurd, weil die afrikanischen Länder bzw. ihre Regierungen gar nicht an dem G20 teilnehmen durften. El único resultado que hubo, que sería el pacto africano, es absurdo porque los países del continente africano no han participado en la cumbre. Der Afrika-Pakt besagt, dass die G20 Geld ausgeben wollen, nicht um den Menschen zu helfen, sondern um in afrikanischen Staaten schon Auffanglager und Gefängnisse bauen zu lassen mit ihrem Geld, damit die Menschen gar nicht erst nach Europa kommen. El pacto africano significa, o lo que han hablado, es que los G20 quieren gastar dinero no para mejorar la situación en los países, sino para construir campos y prisiones para que la gente no se vaya de ahí. Wir werden jetzt mal anfangen, parallel zu dem, was ich erzähle, Filme uns anzuschauen. Ich habe einige Filme dabei. Das passt am Anfang nicht genau zu dem, was ich sage, aber insgesamt haut das dann ungefähr hin. Vamos a empezar a ver unas películas mientras mientras hablamos, que al principio igual no es exactamente lo mismo lo que dice que lo que parece en las películas, pero en el total va a quedar. No, ese. ¿Cuatro? ¿Y sí? Sí, para... No, ¿no? ¿Cuál que es? ¿Cuál ya di? ¿Este? Pero espera. Sí. Ich sag mal was zu dem Film, den wir gleich sehen, so, damit das verständlich wird. Der Film handelt vom sogenannten Corner, vom Englisch Corner. Das ist eine typische Hamburger Begebenheit. Corner bedeutet, die Leute sitzen eben an den Straßenecken, also sitzen auf der Straße, trinken Bier, hören laut Musik, feiern. Das ist in Hamburg sehr beliebt, gerade wenn das Wetter, das allerdings selten ist, in Hamburg ganz cool ist. Und beim G20 war es so, dass es ein Massenkornern gab gegen den G20. Vale, para que se entienda un poco lo que vamos a ver, se trata del, lo llaman cornan, del inglés corna, que es esquina, y es algo típico de Hamburgo, sobre todo cuando hace buen tiempo, que la gente se encuentra en las esquinas de los barrios para charlar, de tomar una cerveza, celebrar. Y en el G20 hicieron un corner, un encuentro en las esquinas masivo. Genau. Contra el G20. Jetzt kommt noch die Bedeutung des G20 für die linke Bewegung. Da ist es zum einen generell so, dass der große Teil der außerparlamentarischen Linken den G20 generell ablehnt. Das heißt, dem G20-Gipfel jegliche Legitimation abspricht. Falta hablar del significado del G20 para el movimiento de izquierdas. Y en Hamburgo, la izquierda fuera de los gobiernos, fuera del parlamento, rechaza en bloque el G20 y le le quita cualquier legitimación. Der G20 ist eine selbsternannte Weltregierung, die nicht gewählt worden ist, von niemandem gewählt worden ist. Eine solche Veranstaltung könnte höchstens die UNO machen, in der die gewählten Staatsvertreter wiederum vertreten sind, aber nicht irgendwelche reichen Staaten können einfach über den großen Teil der Weltbevölkerung bestimmen. El G20 es un gobierno autodeclamado del mundo, cuyos representantes nunca han sido elegidos. A lo sumo lo podría hacer la ONU, que sí que tiene representantes elegidos, pero el G20 no tiene ninguna legitimidad de elecciones o de cualquier manera. Außerdem hatte der G20 für die linke Bewegung in Hamburg deshalb eine besondere Bedeutung, weil er in einem ausgesprochen linken Stadtteil stattgefunden hat, im Schanzenviertel und in St. Pauli. Da wohnen die meisten Linken. Und das wurde als Kampfansage und Provokation angesehen. Ganz in der Nähe ist auch das bekannte Stadtteilzentrum Rote Flora. Die Rote Flora ist ungefähr 500 Meter bis 1 Kilometer von dem Tagungsort des G20 entfernt. Además, otro significado especial para el movimiento de izquierdas en Hamburgo ha sido que se hizo la cumbre en dos barrios muy significativos para Hamburgo, que son el Schanzenviertel y St. Pauli, que es donde viven la mayoría de la izquierda de Hamburgo y está a 500 metros a un kilómetro de la Rote Flora, que es una ocupación histórica en Hamburgo. Y estaba a 500 metros, a poco del centro de encuentros de la cumbre. Es gab vor dem G20 bereits eine Mobilisierung, und zwar auf beiden Seiten. Die linke Bewegung hat deutschlandweit und europaweit mobilisiert, also die linke Bewegung in Hamburg, mit Flugblättern, Plakaten und vielen Veranstaltungen. Veranstaltungen vor allem in Italien, Frankreich, in vielen Ländern, auch in Spanien. Also ich weiß, dass es größere Veranstaltungen in Barcelona und Madrid gab. Antes del G20 hubo muchas movilizaciones de las dos partes. La izquierda de Hamburgo ha movilizado a nivel estatal en Alemania y también a nivel europeo con lo que se pega en las paredes. Y también con varios eventos a nivel europeo, en Italia y Francia, y en el Estado, también en España y Barcelona, por ejemplo. En Barcelona y Madrid. ¿Puedes subir el volumen? Un poquito. Así. Ich sage mal was zu dem Film. Habt ihr ja gesehen, es fing ganz friedlich an. Die Leute gingen irgendwie auf die Straße, haben Bier getrunken, eigentlich nichts gemacht. Und die Polizei provoziert. Da ist um diese Uhrzeit überhaupt kein Verkehr mehr auf den Straßen. Also die Polizei könnte die Leute auch auf der Straße lassen. Sie provoziert aber und fängt an, die Leute wegzuschubsen. Und gleich wird auch der Wasserwerfer eingesetzt. para hablar, ver un poco lo que vemos en la película, se ve que todo empieza muy pacíficamente, la gente va a la calle, no hacen nada, beben cerveza y la policía provoca. No hay tráfico ya a esta hora, les podrían dejar simplemente, pero los empiezan a echar de la calle. Y dentro de poco se verán también los vehículos lanzagua, que se utilizan mucho en Alemania en las manifestaciones para desalojar manifestaciones. Genau, man sieht jetzt oder man sieht gleich, man hört auch gleich, dass die Stimmung jetzt immer aggressiver wird, also infolge dieser polizeilichen Provokation. Fangen die Leute dann gleich auch an, lautstark zu rufen. Sonst passiert aber von den Leuten aus wenig, also es wird nichts geworfen, aber die Stimmung wird immer aggressiver, was für die Folgetage von Bedeutung ist. Vais a ver que el ambiente se va caldeando, que gracias a la provocación de la policía la gente empieza a calentarse, se levantan las voces, realmente no hacen nada, no tiran cosas ni nada, pero el ambiente ya se convierte en muy agresivo. Die Leute fangen dann an, Sachen zu rufen, schließen sich immer mehr Leute an. Zum Beispiel wird gleich, glaube ich, gerufen, Bullschweine raus aus dem Viertel, damit ist das eigene Viertel, das Schanzenviertel, gemeint. Das geht dann so, Bullschweine raus aus dem Viertel. Pues se van a ver y oír que la gente empieza a gritar y cada vez va a ser más gente. Lo que gritan es cerdos policías, que es como se llama ahí en la policía despectivamente, fuera del barrio. Oder auch anfangen zu rufen, das ist unsere Stadt. Dazu muss man wissen, dass dieser Zustand ungefähr schon zwei Wochen vor dem Gipfel angefangen hat, also immer mehr Polizei und auch immer mehr Hubschrauber. Die Leute, die dort wohnen und leben, waren echt höllisch genervt. Deshalb auch die Rufe, das ist unsere Stadt. También vais a escuchar que gritan esto es nuestra ciudad. Para eso hay que saber que ya llevan así desde hace dos semanas, que cada vez hay más policía en las calles y helicópteros en el cielo y la gente ya está muy molesta con todo lo que eso significa. Genau, und außerdem wird etwas gerufen, was aus dem Französischen kommt, nämlich, ich glaube, es heißt Tout le monde déteste la police. Das heißt auf Deutsch, ganz Hamburg hasst die Polizei. Das wurde auch sehr, sehr viel gerufen. También han gritado en francés Tout le monde déteste la police. Que quiere decir que todo el mundo, todo Hamburgo, odia y detesta a los policías. Es gab, wie gesagt, vorher schon diese Mobilisierung. Das ist übrigens alles drei Tage vor dem eigentlichen Gipfel, also dieses Massencornern. Ya hubo antes movilizaciones y esto es tres días antes de la cumbre. Es gab im Vorfeld aber auch von der Gegenseite schon viel an staatlicher Repression. Zwei Dinge sind besonders wichtig. Zum einen gab es eine Demonstrationsverbotszone in einer Größenordnung von 38 Quadratkilometern. Das heißt, im halben Gebiet von Hamburg durfte man während des Gipfels nicht demonstrieren. También hubo movilización de la otra parte y de la represión y hubo dos puntos muy importantes. Una es que había una zona de no manifestación dentro de Hamburgo, que eran unos 38 metros, cuadrados, no, kilómetros cuadrados, que es más o menos la mitad de Hamburgo, donde no se podía, la gente no podía manifestarse. Genau, die zweite Sauerei waren Campverbote. Also wenn Leute von auswärts kommen, und es kamen ja viele aus anderen Städten Deutschlands oder aus dem Ausland, dann müssen sie natürlich irgendwo schlafen und dann brauchen sie natürlich Camps. Und es wurde jegliches Camp verboten mit der Begründung, dort würden sich linke Gewalttäter treffen, nur die linke Gewalttäter treffen, die Hamburg in Schutt und Asche legen wollen. El segundo punto fue una prohibición total de acampadas. Iba a venir gente de toda Alemania y de toda Europa, y está claro que esta gente tiene que quedarse en algún sitio y normalmente acampar en algún lado. Y esto estaba totalmente prohibido, con la diciendo que ahí se reunirían los violentos de la izquierda. Genau, jetzt soll man wieder zurückgehen ins Hauptmenü. Atrás, en el menú principal. Und dann kommt un momento ese. Ihr Order ist. Sie. Sie. Ein bisschen. Ich erkläre das erstmal, was das ist. Das ist jetzt am nächsten Tag, am 5. Juli, eine ganz andere Aktionsform. Das ist ein Techno-Rave. Mit dem Namen, auf Deutsch reimt sich das schön, lieber tanz ich als G20. Pues esto es el día después, el 5 de julio, otra acción muy diferente, que es una tecnorave, y que tiene el título Prefiero bailar que G20, que en alemán y alemán se rima. Lieber tanz ich als G20. G20. Die Veranstalter dieses Techno-Raves hatten, in Deutschland muss man das immer vorher anmelden, wie viele Leute wohl kommen, 3000 Leute angemeldet, und es waren dann zwischen 25.000 und 30.000. Los organizadores habían avisado a las autoridades competentes, que siempre en Alemania siempre hay que hacerlo, no solo en Alemania, y que habían calculado unos 3.000 personas y en realidad vinieron al final 25 a 30.000. Nochmal kurz zu diesen staatlichen Repressionen im Vorfeld. Das wurde natürlich nicht akzeptiert. Die Demonstrationsverbotszone wurde massenhaft durchbrochen, indem die Menschen sich die Straße angeeignet haben. Otra cosa sobre lo de la represión ya de antes, obviamente no fue aceptada la zona de no manifestación, por ejemplo, no se respetó y la gente se apropió de las calles. Ja, und auch die Camp-Verbote wurden so natürlich nicht akzeptiert. Das führte dazu, dass immer mehr Leute von auswärts in ihren Wohnungen aufgenommen haben, in ihren Wohnprojekten, in den sozialen Zentren. También la prohibición de acampar no se aceptó como tal, en consecuencia, mucha gente fue alojada en pisos o en centros sociales. Außerdem gab es Besetzungen, also es wurden einfach Freiflächen, Wiesen besetzt und einfach Zelte hingestellt, Das wurde von der Polizei dann teilweise wieder geräumt, dann wurde es wieder neu aufgestellt. Es ist ihnen nicht gelungen, letzten Endes das Campen zu verbieten. Es gab auch sehr solidarische Aktionen von außerhalb. Zum Beispiel das Schauspielhaus, das ist ein bekanntes linksliberales Theater in Hamburg, hat seine Räumlichkeiten, also das Haus, den G20-Demonstranten von auswärts zur Verfügung gestellt. También la prohibición de acampar, aparte de los alojamientos en pisos y centros sociales, se ocuparon zonas libres donde se plantaron tiendas que luego muchas veces fueron desalojadas y luego puestas otra vez. Y también hubo muestras de solidaridad, como por ejemplo del Schauspielhaus, que sería el teatro, uno de los teatros de Hamburgo, que es conocidamente de liberal de izquierda, que puso a disposición de la gente que había venido su teatro, para que se quedaran ahí. Verschiedene Kirchen, natürlich die evangelische Kirche und nicht die katholische, haben ihr Gelände rund um die Kirchen ebenfalls für Zelte, für Camps zur Verfügung gestellt. Das ist in Deutschland so, dass die Kirchen auf ihrem eigenen Grundstück das Hausrecht haben und die Polizei dagegen nichts unternehmen kann. También hubo varias iglesias que mostraron solidaridad. En Alemania solamente las iglesias de no católicas, que se llaman evangélicas, que pusieron a disposición de los manifestantes, de la gente que había venido, sus territorios alrededor de la iglesia, donde la policía no puede hacer nada. Das ist übrigens die rote Flora im Hintergrund, da geht der Techno-Rave auch dran vorbei. Der Techno-Rave ist natürlich eine etwas andere Ausdrucksform als so eine klassische linke Demo. Das sieht man ja auch, es wurden insgesamt 15 große Wagen mitgeführt, auf denen überwiegend Musikgruppen bzw. DJs Techno-Mucke abgespielt haben. Und es gab relativ wenig Fahnen und Transparente. Ahí habéis, no, estáis viendo la Rote Flora, que es la agrupación histórica en Hamburgo, por donde la Tecno Rave también pasó. En la Tecno Rave hubo como 15 carrozas con grupos que tocaban en directo o DJs. Y que esto obviamente es una manera de expresarse diferente a las clásicas manifestaciones con banderas y demás, y que esto no se ven muchos ni banderas ni pancartas. Vorne, hat man vorhin gesehen, wurde ein Leittransparent mitgeführt. Darauf stand alles allen, also todos para todos. Creo. Mm-hmm. Sí que hubo una pancarta en la cabeza de la rave, digamos, que ponía todos a todos. Todo a todos. Ich hatte von den Theatern wie das Schauspielhaus berichtet und von den Kirchen. Dann gab es auch noch den großartigen antifaschistischen, antirassistischen Fußballverein FC St. Pauli, dessen großer Anhänger ich natürlich auch bin, der sein Stadion zur Verfügung gestellt hat für weitere Demonstranten. Que ha hablado de los teatro y de las iglesias que han mostrado su solidaridad, pero además existe y hubo es el gran club de fútbol FC San Pauli, cuyo fan él también es, que es antifascista y antirracista, y que puso a disposición de los manifestantes y de la gente que venía su estadio. Es gab seitens der Gegenseite, an dem Punkt sind wir eigentlich immer noch, auch Hausdurchsuchungen und Observationen im Vorfeld. Por la otra parte hubo también registros de casas y observaciones de gente ya antes del G20. Es gab ein extra Knast, also ein Sondergefängnis nur für G20 Demonstranten. Das hat auch mal eben 30 Millionen Euro gekostet. Es wurde am Stadtrand von Hamburg gebaut und gleich daneben wurde ein Sondergericht gebaut und dann haben sich Richter und Staatsanwälte gemeldet, die dann natürlich nichts Gutes im Sinne hatten, um G20 Demonstranten auch gleich in Haft zu nehmen. Además, se construyó una prisión especial para los manifestantes del G20, y lo cual costó unos 30 millones. Y justo al lado construyeron también donde se hacen los juicios, un juzgado. Un juzgado donde se pusieron a los respectivos abogados y jueces para arrestar y procesar a los manifestantes. Insgesamt gab es beim G20 in Hamburg den größten Polizeieinsatz der Nachkriegszeit, also gemeint ist der Zweite Weltkrieg, der glaube ich 1946 endete. Größte Polizeieinsatz, den Hamburg je gesehen hat. En total hubo la movilización más grande de policías en Hamburgo después de la Segunda Guerra Mundial. Die Polizei hat sich am Anfang ziemlich zurückgehalten, das habt ihr auch gesehen. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn, das sind irgendwelche größeren Luftballons, die Leute dabei hatten. Und die haben nichts anderes zu tun, als dann in diese Demonstration reinzugehen und diese Luftballons zu beschlagnahmen. Auch das hat die Stimmung natürlich total angeheizt. Pues al principio la policía se ha retenido, extendido mucho, han sido muy discretos, digamos, y entre otras cosas ha dado pie a que a este sinsentido que entraron en las manifestaciones a confiscar los balones, ¿no? Los globos enormes que llevaba la gente. Ansonsten waren wir gerade beim größten Polizeieinsatz der Nachkriegsgeschichte. Jetzt kommen einige Zahlen. Es waren eingesetzt 33.000 Bullen. Sí, sí, 44 Wasserwerfer, 20 Räumpanzer, 20 Hubschrauber sowie Reiterstaffel und Hundestaffel. Estábamos hablando de la movilización policial más grande después de la Segunda Guerra Mundial en Hamburgo y las cifras son 33.000 policías, 44 vehículos lanza agua, 20 tanques de desalojo y 20 helicópteros. Ah, y varios destacamentos con caballos y perros. Am nächsten Tag, wir sind aber immer noch vor dem Gipfel, am nächsten Tag, am 6. Juli, fand dann die autonome antikapitalistische Demonstration Welcome to Hell statt. Also natürlich eine Aktion mit einem völlig anderen Charakter. Das begann damit, dass in der Nähe der einigen vielleicht auch bekannten Hafenstraßenhäuser in Hamburg, Hafenstraße wurde vor 20 Jahren auch mal militant erkämpft, also wurde damals besetzt, in der Nähe eine internationale Kundgebung stattfand mit Redebeiträgen und Musik. El día después, el 6 de julio, que todavía es antes de la cumbre, fue la manifestación autónoma de los autónomos, Welcome to Hell, que tenía un carácter muy diferente a lo de la RAVE, y era cerca de la Hafenstraße, que hace 20 años fue un centro de los autónomos de Alemania que se había conquistado en la calle. Ja, und auf dieser Kundgebung haben unter anderem auch Leute aus Kolumbien, Mexiko, Bolivien gesprochen, die extra eingeflogen worden sind, teilweise auch mit den Zapatisten sympathisiert haben oder Zapatistas waren, und aber auch aus Russland zum Beispiel, um über die Unterdrückung dort zu berichten. Also es war sehr international besetzt. Ahí hicieron un presidio con mucha gente hablando. Hubo gente de Colombia, México y Bolivia que habían venido expresamente para este presidio, gente de zapatistas o simpatizantes, pero también gente de Rusia. Y todos hablando de la represión en sus sitios, es decir, fue un evento muy internacional. Zu dieser Kundgebung und zu der anschließenden Demonstration sind 15.000 Menschen gekommen, und vorne ging ein schwarzer Block, der nicht so groß war, wie es allgemein erwartet worden ist. Vorne gingen ungefähr schwarz gekleidet 2.000 bis 3.000 Leute von diesen 15.000. Es waren aber wesentlich mehr Leute aus dem autonomen antikapitalistischen Spektrum da, die sich aber bewusst nicht schwarz angezogen haben, weil sie die nächsten Tage nicht im Knast verbringen wollten, sondern da auch noch was machen wollten. En este presidio y en la siguiente manifestación hubo más o menos unos 15.000 personas, y en la cabecera iba un black bloc, una parte vestido de negro, que no eran tantos como habían previsto, pero eran unos 2 a 3.000 personas vestidos de negro. Hubo más gente de los círculos autónomos anticapitalistas que expresamente no se habían vestido de negro porque querían participar también en los días siguientes y no querían ser arrestados. ¿Atrás? ¿Zurück? ¿Atrás? ¿Más atrás? Welcome to Hell, aquí. Este. Yeah. Also das ist die Welcome to Hell Demo, und das geht gleich mitten rein. Die Demo wurde... Die Demo kam gerade mal 50 Meter weit, vielleicht 100 Meter weit. Dann wurde sie von Sondereinsatzkommandos der Polizei massiv angegriffen. Also so massiv angegriffen, dass sie letzten Endes im wahrsten Sinne des Wortes zerschlagen wurde. Esto es la manifestación Welcome to Hell de autónomos y anticapitalistas, que a lo sumo se movió como 50 a 100 metros, antes de ser atacado por las fuerzas especiales de la policía tan masivamente que al final se dispersó. Es ging der Polizei dabei überhaupt nicht darum, Leute festzunehmen, sondern Leute wirklich kaputt zu schlagen. Es gab mehrere Verletzte, es gab zwei Schwerverletzte, die fast gestorben wären. Hinterher hat der Bürgermeister von Hamburg gesagt, hätte es Tote gegeben, wäre ich zurückgetreten. Das kann man nur als zynisch bezeichnen. A la policía no le importaba arrestar a gente en este momento, sino realmente solamente hacer daño y pegar. Hubo muchos heridos y dos heridos muy graves que casi mueren. Y el alcalde, gracias. El alcalde dijo el día después, si hubiera habido muertos, habría dejado el cargo, que solamente se puede interpretar como cinismo total. Bei der Vorbereitung dieser Welcome to Hell Demo haben wir einen Fehler gemacht, was den Auftaktort dieser Demonstration angeht. Man sieht nämlich da hinten, dass da eine sehr hohe Mauer ist. Und auf der anderen Seite sind Häuser. Also die Leute konnten in beide Richtungen nicht richtig wegkommen. En la organización del principio de esta manifestación han cometido un error porque el sitio, como se ve, hay, en el fondo hay un muro muy alto y después de casas, así que no tenían vía de escape. Vorausgegangen war, dass die Demo ungefähr eine halbe Stunde stand und mit der Polizei verhandelt wurde, was das Thema Vermummung anging. Die Polizei sagte, so vermummt, wie die Leute aussehen, werden wir die Demo nicht losgehen lassen. Und dann wurde das kommuniziert und die Leute haben die Tücher etwas weiter runtergezogen. Hubo unos 30 minutos antes de que empezara la manifestación a moverse que estaban parados y estaban hablando con la policía porque la policía dijo que no les iba a dejar salir con las caras cubiertas así. De manera que al final bajaron un poco lo que tenían en la cara y salieron. Ja, das ist jetzt ein anderer Film, aber auch nochmal die Welcome to Hell Demo. Das ist vorne das Leittransparent. Das ist der schwarze Block dahinter. Da war die Stimmung noch ganz gut. Esto también es la manifestación Welcome to Hell al principio, que se ve la pancarta y detrás el black block, que todavía el ambiente está bien. Da ist es nicht mehr bien. Y ya no. Ja, da fängt es an. Also fangen die Auseinandersetzung an. Das mit der Vermummung wollte ich nochmal zu Ende erzählen. Die haben also die Polizei hat die Ansage gemacht, die Augen müssen frei sein. Dazu muss man wissen, dass es neuerdings auch ein computergesteuertes Gesichtserkennungsprogramm gibt. Und die Tücher müssten mindestens bis zur Nase runtergenommen werden. Sobre lo de la de no dejar ver las caras, lo que dijo la policía era que por lo menos los ojos se tenían que ver y hay que saber que hay hace un tiempo un programa de reconocimiento facial que necesita por lo menos que se vean los ojos y la nariz. Gut, und das wurde dann teilweise auch gemacht in dem gesamten vorderen Block, also die Tücher etwas weiter runtergezogen. Aber dann wurde seitens der Polizei behauptet, hinten seien immer noch Leute vermummt. Und dann kam die Ansage, jetzt geht's los. Und dann sah es halt so aus, wie es da zu sehen ist. A lo que dijo la policía de dejar ver los ojos y la nariz, se respondió sobre todo en las primeras filas, obedeciendo, bajando un poco las sales y lo que tendrían, pero la policía decía que ahí en las últimas filas todavía hay algunos que no se ven. Y seguidamente dijeron, bueno, empezamos y empezamos. Genau. Die meisten Leute sind trotz dieser Auseinandersetzung geblieben oder sind nur kurze Zeit irgendwo in die Kneipe gegangen oder woanders hingegangen, sind aber vor Ort geblieben. Es gab aber auch kleinere Gruppen, die sofort losgezogen sind, also weggezogen sind, woanders hin und angefangen haben, Plakate zu bauen und anzuzünden, Autos zu zerstören, Geschäfte zu zerstören. La mayoría de la gente aún así se quedó, que igual se refugiaron unos momentos en algún bar y luego volvieron, pero también hubo pequeños grupos que se alejaron de la manifestación y empezaron a hacer barricadas, encenderlas, romper negocios y romper otras cosas. Es kam dann ungefähr nach einer halben Stunde zu einer zweiten Demonstration auf derselben Route. Die hat die Polizei zugelassen, weil vermummte Personen nicht vorne waren in einem Black Block, schon so in der Demo verteilt, aber es hatte halt ein anderes Bild. Und diese Demo ist dann losgegangen und beim zweiten Mal waren es dann nicht mehr 15.000, sondern 20.000 Leute. Después de 30 minutos hubo como una segunda mani que siguió la misma ruta que la anterior, pero que la gente que no dejaba ver las caras estaba más repartida por toda la manifestación y en la, sobre todo en las primeras filas no se les veía, así que la policía les ha dejado salir. Y después de poco tiempo, en vez de 15.000, hubo 20.000 personas. Und das lag daran, dass es dann auch zwei Solidaritätsdemos gab, die sich auf die Welcome to Hell Demo zubewegt haben. Eine wurde veranstaltet von den kurdischen Organisationen und die andere von dem Bündnis Recht auf Stadt. Das ist ein Bündnis, in dem verschiedene Stadtteilgruppen organisiert sind. Die sind letztere sogar dann mit einem eigenen Lautsprecherwagen aus Solidarität auf diese Welcome to Hell Demo gestoßen, sodass die dann wesentlich größer war als vorher. Y eso es lo que se incrementara tanto la manifestación, es porque hubo dos manifestaciones solidarias que salieron de otro sitio. Y al final, por solidaridad, convergieron hacia la Welcome to Hell manifestación. Una era organizado por los kurdos y la otra, que se llama Derecho a una ciudad, que son varias organizaciones o varias asambleas de barrio, que tenían su propio furgoneta con altavoz y estas dos manifestaciones se fueron hacia la otra. Diese zweite Demonstration kam auf der ursprünglich ausgehandelten Route ziemlich weit, etwa 3-4 Kilometer weit in Richtung des Tagungsortes, also zur Messe. Und wurde dann aber auch brutal angegriffen und löste sich dann auf. Es kam aber dann die ganze Nacht auch zu militanten Aktionen, Kleingruppenaktionen. esta segunda manifestación se pudo mover unos 3 a 4 kilómetros en la ruta establecida, es decir, se iban hacia el sitio de la cumbre, pero después de estos 3 o 4 kilómetros también fue atacada brutalmente y se disolvió. Pero durante toda la noche hubo acciones de grupos pequeños por toda la ciudad. Dann kommen wir zum nächsten Tag. Jetzt kommen wir erst zum ersten Gipfeltag. Das ist der 7. Juli, ein Freitag. Da gab es ganz unterschiedliche Aktionen. Der Schwerpunkt lag in Straßenblockaden unter dem Motto ziviler Ungehorsam. Also eher Verzicht auf Militanz und pazifistisch im Sinne von Sitzblockaden, um zu versuchen, die Wege der Regierungsvertreter von ihren Hotels zu dem Ort, wo der Gipfel stattfand, zu blockieren, zu stören. Und den Weg zurück natürlich auch. Llegamos ahora al 7 de julio, que es el primer día de la cumbre, un viernes, y hubo acciones diferentes. Muchas, por ejemplo, eran barricadas en las calles, que la gente se sentaba y no dejaba pasar a los participantes que tenían que ir del hotel al sitio de la cumbre y que esto en diferentes sitios. Das Ganze lief ab nach einem sogenannten Fünf-Finger-System, das heißt von 5 verschiedenen Orten und jeweils in einer bestimmten Farbe von der Kleidung her, von den Fahnen her, haben 5 Demonstrationen versucht, zu dem zentralen Ort des Gipfels zu kommen. Dadurch konnte der Gipfel nicht verhindert werden, aber konnte erheblich gestört werden. Also es kam zu erheblichen Verzögerungen bei der Hin- und Herfahrt der Regierungsvertreter. Se aplicó un sistema, o el sistema de los 5 dedos, que quiere decir que de 5 sitios diferentes partían 5 manifestaciones o 5 grupos diferentes con colores diferentes y los 5 intentaban llegar hasta el centro de la cumbre, lo cual al final no evitó que se hiciera, pero sí que creó muchas molestias y tardanzas en empezar y hacerles la vida un poco más difícil. Jetzt wieder ein bisschen zurück. Also atrás. Dieser Film handelt davon, dass eigentlich den ganzen Tag parallel zu diesen Aktionen zivilen Ungehorsams auch anders versucht wurde zu stören, also es ist überall Auseinandersetzungen mit der Polizei gab. Esta película nos muestra que paralelamente a estas 5 manifestaciones de 5 dedos hubo más acciones por toda la ciudad de enfrentamientos con la policía. Das fing tagsüber an und zog sich über viele, viele Straßen hin. Und gegen abends, gegen nachts ist es natürlich eskaliert. Zu später. Empezó de día y había muchas calles donde pasaban estas cosas y durante la noche se intensificaron las acciones y escalaron un poco. Es gab eine Aktion, militante Aktion, die in der Miliz besonders herausragte. Die ist nicht zu sehen in diesem Film, die soll aber auf YouTube zu sehen sein. Da handelt es sich um gezielte militante Aktionen in einer Prachtstraße Hamburgs, also in einer Straße, wo reiche Leute wohnen, am Fluss die Elbe, und deshalb heißt die Straße auch Elbschusssee. Aquí hubo sobre todo una acción militante que igual llamó más la atención, que aquí no se ve, cree que se puede ver por YouTube, que tuvo lugar en la calle más de lujo de Hamburgo, que se llama Elbchaussee, que sería la promenada del Elbe, que es el río de Hamburgo. Da sind 300 Leute, schwarz gekleidet, vermummt, losgezogen und haben insgesamt 20 Autos angezündet, 10 Geschäfte demoliert, darunter auch Ikea, eine Polizeiwache am nahegelegenen Bahnhof Altona angegriffen. Und diese Leute konnten sich 25 Minuten lang bewegen, ohne dass ein einziger Polizist erschienen ist. En esta acción hubo unos 300 personas vestidas de negros, que no se les veía las caras, que encendieron 20 coches, destruyeron como unos 10 negocios, entre ellos el IKEA, y atacaron también la policía local sitio de la policía local en Altona, que es un barrio, y se pudieron mover libremente sin ver a ningún policía durante 25 minutos. Das hat der Polizei natürlich totale Kritik eingebracht, wie es denn sein kann bei 33.000 Bullen, dass 300 Leute 25 Minuten lang alles Mögliche kaputt machen können und kein einziger festgenommen wird. Eso provocó mucha crítica a la policía, que se preguntaban cómo podía ser que con 33.000 policías en la ciudad, 300 personas pudieran hacer lo que les daba la gana durante 25 minutos y sin que interviniera la policía y sin que arrestaran a nadie. Und dann ist am Nachmittag dieses ersten Gipfeltages, also am 7.7., das passiert, wovon ihr hier den Anfang seht. Es ist zu einem sogenannten Riot gekommen, also Revolte, Aufstand. Das ist der Anfang davon. Es haben sich dort immer mehr Leute getroffen, auch gut organisierte Leute, die letzten Endes verhindert haben, dass die Polizei überhaupt noch in dieses Viertel reingehen konnte. Y por la tarde del 7 de julio empezó lo que veis aquí el principio, que es una revolta en Alto la Regla, que se encontraba gente cada vez más gente y gente bien organizada, que consiguió que la policía no podía entrar en este barrio. Genau, 4 bis 5 Stunden lang war es sozusagen ein polizeifreies Gebiet. Das heißt, der Polizei ist es nicht gelungen, in dieses Gebiet einzudringen. Da versucht sie es zum Beispiel, kommen sie runter, sie werden aber immer wieder zurückgedrängt durch einen Hagel von Steinflaschen, durch Barrikaden und so weiter. Auch das hat der Polizei natürlich sehr, sehr viel Kritik eingebracht. Sie schützen die Regierungsvertreter und können nicht verhindern, dass es in diesem Stadtteil brennt. Und dieser Stadtteil, und deshalb ist diese Aktion auch etwas umstritten, dieser Stadtteil ist das eigene Viertel, das ist das Schanzenviertel, in dem die Randale stattfindet. En este barrio, durante 4 a 5 horas, fue una zona libre de policías. La policía no consiguió entrar, hizo varios intentos, como lo veis aquí, que cada vez fueron repaladas con barricadas, cosas que les volaban. Y lo cual también acarreó mucha crítica a la policía que estaba protegiendo el gobierno y no podía evitar que en los barrios, o en este barrio por lo menos, la gente hiciera lo que le daba la gana. Y también hubo crítica del mismo ambiente, porque el barrio que se ve es el Schanzenviertel, que es el propio barrio de muchos de la izquierda del movimiento. Ja, ihr seht, dass an vielen Stellen Barrikaden gebaut werden und angezündet werden. Es kommt auch zu Plünderungen von Geschäften. Das ist da zu sehen. Putnikowski ist eine Ladenkette, ein Drogeriemarkt, aber mit einer Ladenkette, also mit vielen, vielen Geschäften. Und es werden auch mehrere Lebensmittelgeschäfte eingeworfen, aber auch geplündert. Aber auch der Konzern Apple zum Beispiel, also Handyladen, Computerladen und sowas, auch zerstört und geplündert. Hubo muchas barricadas que se encendieron, pero también hubo saqueos de negocios. Ahí se veía, por ejemplo, una franquicia de droguería, de cosas de cosméticas y tal, que fue saqueada, pero también se saquearon negocios de alimentación. Pero por ejemplo, también negocios grandes como la Apple, con sus ordenadores y sus móviles, que también fueron destruidos y saqueados. Teilweise wurde dann auch Hartalkohol rausgeholt und gleich draußen auf der Straße ausgetrunken, aber es gab natürlich auch ganz gezielte Enteignungsaktionen, dass Leute Lebensmittel rausgeholt haben aus den Läden, aus dem Lebensmittelläden und dann an andere Leute verteilt haben. Se ven entonces que en pues algunas partes iban a por el alcohol duro, que lo quitaron, sacaron de los negocios y para beberlo justo después. Pero también hubo acciones más miradas, como sacar alimentos y repartirlos por la gente que había. Genau. Es gab dann nach dem Gipfel über diesen Riot viele Diskussionen und auch schon unterschiedliche Auffassungen. Es gibt zum einen die Position, dass so ein Riot eigentlich das ursprüngliche, urwüchsige, revolutionäre Element ist, die Kraft, die darüber kommt. Und die andere Position ist, dass man schon mal sehr genau gucken muss, wer wo was macht und die Frage zumindest mal stellen muss, ob das sinnvoll ist, die Lebensmittelgeschäfte zu plündern, in denen wir selbst einkaufen. Después de todo hubo muchos debates y diferentes posiciones sobre estas acciones. Hubo por una parte gente que decía que eso es lo que hay, si hay una revuelta es la fuerza desatada que se manifiesta, y la fuerza revolucionaria. Y otra gente que decía, bueno, pues que hay que mirar un poco mejor lo que se hace, quién hace qué y a dónde, con qué objetivo, y se pregunta si tiene sentido si estamos saqueando los sitios donde vamos a comprar todos los días. Es ist dann so weitergegangen, dass sich die organisierten Gruppen, die Polizei vertrieben hatten, sich mehr und mehr zurückgezogen haben aus dem Viertel, weil klar war, irgendwann wird die Polizei ganz, ganz massiv kommen, irgendwann in der Nacht, und dann eigentlich eher nur noch Jugendliche, Passanten, Betrunkene oder Einzelpersonen übrig blieben. Al final, muchos de los grupos organizados que habían estado ahí echando la policía del barrio se retiraron, también sabiendo que la policía iba a volver seguramente y con más fuerza, así que mucha de la gente que se quedaba eran jóvenes, borrachos y desorganizados, mientras los otros ya se esperaban la reacción de la policía. Die Polizei kam dann irgendwann kurz vor Mitternacht, ich glaube so 23.30 Uhr, sehr massiv mit Sondereinheiten, die mit Maschinenpistolen bewaffnet waren. Die wurden zum Glück nicht eingesetzt, aber das gab es in Deutschland auch noch nie, dass so mit schweren Waffen gegen Demonstranten oder auch gegen so einen Aufruhr vorgegangen wird. Und es wurde aber niemand angetroffen, der irgendwas nachweisen konnte bei dieser Aktion. Das heißt, es gab keinerlei Festnahmen an diesem Abend. Sobre las 11:30 de la noche, al final llegó la policía masivamente con comandos especiales y armados con metralletas, que es la primera vez que se ve algo así en Alemania, de policías armadas contra manifestantes, de esta manera, contra manifestantes. No se utilizaron, menos mal, y al final se retiraron porque no encontraron a nadie a quien podrían inculpar de algo, es decir, que durante toda esta acción no hubo ningún arresto. Gut, jetzt nochmal wieder zurück. Atrás. Hauptmenü. Menú principal. Und. 8.7. Gut so. Estos tres. In dieser Reihenfolge auch. En este orden también. Das ist jetzt der zweite Gipfeltag, der 8. Juli, und da wieder eine ganz andere Aktionsform, da kommt es zu einer Großdemonstration mit 76.000 Leuten. Das ist für deutsche Verhältnisse, für Hamburg jedenfalls, eine der allergrößten Demonstrationen, die es jemals gab. Ich glaube, in Spanien, wenn man ans Baskenland denkt oder an Katalonien, da gibt es ganz andere Zahlen von 500.000 und Millionen in Katalonien zuletzt. Aber für Hamburg ist das außergewöhnlich viel, 76.000 Leute. Ahora estamos en el segundo día de la cumbre, que es el 8 de julio, y que hubo una acción otra vez muy diferente, que era una manifestación masiva. Se reunieron 76.000 personas, que es una cifra increíble para Hamburgo, lo más grande que se haya visto. Dice que cree que en comparación con aquí, con el País Vasco y en Cataluña, que se han visto hasta 500.000 y más personas, pues no, igual no es nada, pero para Hamburgo es la hostia. Das Besondere an dieser Großdemonstration war, dass es ein ganz breites Bündnis war von autonomen Gruppen, die da auch vertreten waren. Sieht man da gerade, autonomen Block, bis hin zur Partei Die Linke, aber auch viele Gewerkschaftsvertreter, Gewerkschaftsjugend und auch einige Kirchenleute. Also es war wirklich ein sehr, sehr breites Bündnis von linksliberal bis radikal. Fue algo muy especial porque fue un conjunto muy amplio desde los grupos autónomos de la extrema izquierda, digamos, partidos como Die Linke, sindicatos varios, la iglesia. Es decir, fue un espectro realmente muy amplio. Wenn man jetzt alle Leute zusammenzählt, die auf den verschiedenen Aktionen, von denen ich berichtet habe, waren, kommt man dazu, dass zu der Einschätzung, dass sich ungefähr 200.000 Menschen an den verschiedenen Protesten gegen den G20 beteiligt haben. Si se ven todos los acciones en el conjunto, se podría decir que eran alrededor de 200.000 personas que se participaron en las acciones contra el G20. Das Besondere bei in der linken Bewegung, was diesen Gipfel angeht, war die Einheit in der Vielfalt von völlig unterschiedlichen Aktionen. Es gab keinerlei Spaltung, sondern verschiedene Aktionen wurden nebeneinander stehen gelassen. Lo especial de esta de este momento en el movimiento de izquierda fue la unidad en la diferencia de las acciones. Hubo acciones y movilizaciones muy diferentes que ninguna ninguneaba a la otra, sino existieron lado a lado. Ja, und dann, jetzt komme ich schon zum letzten oder vorletzten Teil, passiert nach an solchen Gipfeln natürlich das, was immer passiert bei größeren Auseinandersetzungen. Jetzt geht es um die Repression nach dem Gipfel. Ahora vamos a hablar, ya llegamos al penúltimo o último punto, y llegamos a lo que siempre llega después de eventos como este, que es la represión después. Diese Repression wurde medial durch Zeitung und Fernsehen begleitet. Es gab in der öffentlichen Diskussion einen ständigen Vergleich mit Terrorismus. Es wurde von Linksterrorismus, Chaoten und Verbrechern gesprochen. Und es gab politisch die Forderung seitens des Hamburger Senats oder auch im ganzen Land nach schneller und harter Bestrafung. Esta represión fue acompañada de unas campañas mediáticas en los periódicos y en la tele. Se hablaba continuamente de una comparación con lo que había pasado con el terrorismo. Se hablaba de terrorismo de izquierda. Se llamaba a los participantes chaoten y criminales. Y hubo exigencias políticas de mano dura y de una represión dura también, penalización dura. Es gab und es gibt, weil das läuft immer noch teilweise, 3.300 Ermittlungsverfahren. Hubo y hay, porque todavía siguen, 3.300 sumarios. teilweise gegen unbekannte Personen, aber auch 1300 Verfahren gegen angeblich konkret identifizierte Personen. Muchos de ellas son contra desconocidos, pero también hay 1300 que supuestamente son contra personas concretas. Am Anfang, also direkt während des Gipfels, nach dem Gipfel, waren 60 Leute im Knast. Ich persönlich finde das angesichts dessen, was passiert ist, gar nicht mal so viel. Für die Leute ist es natürlich trotzdem schlimm. Al principio, durante y antes, durante y inmediatamente después, hubo 60 personas en prisión y Andrés piensa que en realidad, si se considera todo lo que ha pasado, no está ni tan mal. Para las personas en concreto, obviamente es mal, pero para la situación, evaluando la situación, son igual sorprendentemente pocos. Jetzt ganz aktuell, also heute oder gestern, sind immer noch 7 oder 8 Leute, ganz genau wissen wir das nicht, immer noch im Knast. Jetzt 1 Jahr, 3 Monate danach. Ahora mismo, hoy o ayer, todavía hay 7 o 8 personas en prisión, no se sabe exactamente, y eso es 1 año y 3 meses después. Einer der wichtigsten Fälle, ziemlich gleich am Anfang, war Peike aus Amsterdam, also aus Holland. Der ist in einem der ersten Prozesse, hatte er das Pech, einen ganz, ganz schlimmen Richter zu bekommen. Der ist in einem der ersten Prozesse zu 2 Jahren, 7 Monaten Knast ohne Bewährung verurteilt worden. Das war für alle ein ziemlicher Schock. Uno de los casos más graves es Pike de Paik de Amsterdam, que ya desde muy al principio y que en su proceso se encontró a un juez especialmente duro y se le cayeron 2 años y 7 meses sin condicional. Genau, hat dann natürlich Berufung eingelegt gegen dieses Urteil und 1 Jahr später, also vor kurzem erst, ist dann aus der Haft entlassen worden. Aber nur gegen Zahlung von 12.000 Euro Kaution. Obviamente apelaron y un año más tarde le liberaron de la prisión, pero tuvo que pagar 12.000 euros de caución. Generell kann man sagen, dass es für deutsche Verhältnisse sehr, sehr hohe Haftstrafen gab. Vor dem Gipfel war es in Hamburg normal, für einen Flaschenwurf oder Steinwurf irgendwas so wie 10 Monate mit Bewährung. Aufgrund des Gipfels oder nach dem Gipfel gab es aber Freiheitsstrafen von 2 Jahren, 2,5 Jahren. Teilweise mit Bewährung, teilweise ohne. Son penas muy, muy, muy severas para el estándar en Alemania. Antes de la cumbre, si te pillaron que porque habías tirado una piedra, por ejemplo, te podían caer 10 meses con condicional. Y después estamos hablando de penas de 2 años a 2 años y medio, a veces con, a veces sin condicional. Es gab seitens der Politik, aber auch der Justiz, die klare Ansage, wenn ihr kein Geständnis ablegt, Reue, Distanzierung, gibt es Knast ohne Bewährung. Deshalb gab es am Anfang auch relativ viele Geständnisse. Hubo una intención muy clara de por parte de los políticos y de los jueces, que era que si sin confesión o y sin decir me arrepiento, se iban a enfrentar a penas muy muy muy altas. Y solo con arrepentimiento y confesión las penas se podían bajar, podían ser menos severas, y al principio hubo muchas confesiones. Wie die Prozesse geführt werden, hängt natürlich auch von dem Umfeld, persönlichen politischen Umfeld der Betroffenen, wie auch von dem jeweiligen Anwalt ab. Später sind die Prozesse offensiver geführt worden mit engagierteren Anwälten, was dann keineswegs zu höheren Strafen geführt hat. Eso también depende mucho de cómo se llevan los procesos. Depende mucho de los círculos en que se mueve la gente procesada. Más tarde se llevaron unos procesos mucho más, ¿cómo has dicho? Y esto que un proceso va mea. Ofensivo. Se llevaron los procesos más ofensivos. Y no necesariamente significaban penas más duras. Na, offensiv heißt, die Leute äußern sich gar nicht dazu, ob sie nun irgendwas gemacht haben, geworfen haben oder auch nicht. Dazu sagen sie gar nichts, sondern sie geben eine politische Prozesserklärung ab. Und das war's dann. Ofensivo en este caso quiere decir que la gente no declaraba nada sobre lo que habían hecho o habían dejado de hacer, sino que solamente hacían una declaración política en el proceso y eso era todo. Des Weiteren gab es an Repressionsmaßnahmen auch Hausdurchsuchung und Observation. Nicht nur in Hamburg, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, Frankreich und in Spanien. Ich weiß, dass es mehrere Durchsuchungen und auch vorübergehende Festnahmen auch in Madrid gab. Después también en la rotación hubo registros y observaciones de personas, no solamente en Alemania, sino también en Italia y Francia y en España. Sabe de un caso por lo menos que hubo en Madrid. Was auch neu ist im politischen Strafrecht oder an Repression gegen linke Demonstrationen, sind Öffentlichkeitsfahndungen. Algo nuevo también en la represión contra manifestaciones. Son búsquedas de personas públicas. Das läuft dann so ab, dass die Polizei bestimmte Lichtbilder von Personen ins Netz stellt und die bürgerlichen und konservativen Zeitungen, von denen es viele gibt, diese Bilder sogar abgedruckt haben. Eso quiere decir que la policía puso fotos de personas en la red, y algunos periódicos burgueses y conservadores, de los cuales no hay pocos en Alemania, pues también los publicaron. Insgesamt gab es drei Öffentlichkeitsfahndungen, und dabei wurde, wenn man alles drei zusammennimmt, nach 280 Personen gefahndet, von denen 71 Personen angeblich identifiziert worden sein sollen. En total hubo unas tres campañas de estas búsquedas públicas, y en las cuales, en el total, en todas las tres, se buscaron a 280 personas, de los cuales presuntamente se identificaron 71. Genau, diese Lichtbilder werden teilweise auch in benachbarte europäische Staaten geschickt, also auch wiederum vornehmlich nach Italien, Frankreich, in die Schweiz und nach Spanien. Es wird also auch international, die Polizeien arbeiten sehr eng zusammen, die Polizei dieser Länder insgesamt nach weiteren sogenannten Straftätern gesucht. Eso también era a nivel europeo. Las fotos también fueron enviadas a Italia, Suiza, Francia y España, donde se buscaban públicamente estos criminales. Dazu wurde eine polizeiliche Sonderkommission mit 180 Mitarbeitern gebildet, die den ganzen Tag nichts anderes macht als die 20 sogenannte Straftäter zu ermitteln. Und diese Sonderkommission nennt sich nun auch noch Schwarzer Block. Para esto se creó una comisión especial con 180 personas trabajando, buscando todo el día a estas personas, intentando identificar a estos criminales, y esta comisión encima se llamaba el Black Bloc. Es ist leider so, dass die Repression unvermindert weitergeht. Es sind vor relativ kurzer Zeit, Anfang Juni diesen Jahres, 4 Leute in Frankfurt festgenommen worden. 2 Jugendliche wurden wieder entlassen. Die beiden Erwachsenen sitzen immer noch in Haft. Dem wird diese militante Aktion in der Elbchaussee, wo vieles zu Bruch gegangen ist, vorgeworfen. La represión sigue actualmente también. A principios de junio hubo 5 arrestos en Francoforte, 2 de los cuales, que eran jóvenes, se han liberado, pero 3 de ellos siguen arrestados. Y se les imputa la acción en la calle de lujo de Hamburgo, la Elbchaussee, donde hubo la acción que vimos antes. Und der letzte uns bekannte Repressionsschlag ist nun gar nicht lange her. Das war am 18. September diesen Jahres, nicht mal einen Monat her. Da gab es 13 Durchsuchungen in verschiedenen Städten in Deutschland, darunter auch eine Festnahme in Hamburg. Und am selben Tag wurde eine europaweite Fahndung nach 4 Personen, nach 4 Personen eingeleitet, die, das wurde nicht genau gesagt, sich vermutlich in Frankreich, Italien, Spanien oder der Schweiz aufhalten. Auch da ist der Vorwurf die Beteiligung an der militanten Aktion in der Elbchaussee. La última represión data hace muy poco, el 18 de septiembre. Hubo 13 registros en diferentes ciudades en Alemania y una arresta en Hamburgo. Y a nivel europeo se está buscando a 4 personas que supuestamente se encuentran en Francia, Italia, España o Suiza, y a todos se les busca por la acción en la promenada de lujo en el Elbchaussee. Gegen diese ganze Repression hat sich eine Antirepressionskampagne gegründet, die den Namen United We Stand trägt. Das Motto dieser Kampagne ist unsere Solidarität gegen ihre Repression. En contra se ha formado también una campaña antirrepresiva que se llama United We Stand y cuyo lema es la nuestra solidaridad contra su represión. Diese Kampagne wird getragen unter anderem von der Roten Hilfe Hamburg. Das ist eine recht große Organisation, die sich für Angeklagte und Gefangene einsetzt. Ermittlungsausschuss Hamburg und vielen anderen Gruppen und Einzelpersonen. Esta campaña se está, viene apoyada por varias, varios grupos, entre ellos die Rote Hilfe Hamburg, que sería la, la ayuda roja de Hamburgo, que se ocupan de apoyo a prisioneros y a arrestados, y diferentes otros grupos que trabajan casi todos en este ambiente. Was macht diese Kampagne? Die Kampagne begleitet alle Angeklagten bzw. alle Gefangene, die es wollen, zu ihren Prozessen, damit die nicht alleine sind, und macht anlässlich der Prozesse politische Kundgebung vor dem Gericht. ¿Qué hace esta campaña? La campaña apoya y acompaña a los imputados ante y en sus procesos, y durante los procesos hacen presidios delante de los juzgados. Die Kampagne mobilisiert einmal im Monat zum Knast mit einer Demo und Kundgebung vor dem Gefängnis, wo, soweit bekannt ist, über Briefe dann auch die Lieblingsmusik der Gefangenen abgespielt wird. También moviliza a gente para ir delante de las prisiones una vez al mes. Se hace una manio, un presidio, y... ¿Presidio es concentración? Sí, perdón. Concentración. Y si se sabe, por ejemplo, la música favorita, se pone en las altavoces delante de la prisión. Die Kampagne hat macht Veranstaltungen und hat auch eine Demonstration zwischendurch gemacht mit 2 bis 3.000 Leuten, auch zum Knast bzw. zu mehreren Knästen, auch in Solidarität mit in Hamburg im Gefängnis befindlichen kurdischen Genossen. Organizan concentraciones y manifestaciones, a veces hasta de 2.000 a 3.000 personas delante de las prisiones. Y también en Hamburgo, por lo menos, en solidaridad con personas kurdas presas. Gut, und dann ist auch Aufgabe der Kampagne natürlich vor allem auch viel Geld zu sammeln, Spendengelder zu sammeln, um die Gefangenen und teilweise auch ihre Familien, gerade wenn es um auswärtige Gefangene geht, damit die Familien mal anreisen können, zum Besuchen, um Geld zu sammeln. Und es sind insgesamt schon 100.000 Euro gesammelt worden, aber das reicht leider immer noch lange nicht, weil noch viele Prozesse ausstehen. Una de las cosas que hacen es también conseguir dinero para apoyar a las personas presas y también a las familias. Por ejemplo, ayudarles para que puedan pagar los viajes para ver sus familiares o personas queridas. De momento ya se ha conseguido unos 100.000 euros, pero todavía no es suficiente porque faltan muchos procesos. Eine Möglichkeit, Geld zu sammeln, ist der Verkauf von T-Shirts, die es gibt für die Kampagne United We Stand. Da habe ich auch einige T-Shirts mitgebracht. Das Geld aus dem Verkauf dieser T-Shirts wird überwiegend, ganz überwiegend außer den Produktionskosten, direkt für die Gefangenen und ihr Umfeld und für die Bezahlung der Anwälte verwendet und benötigt. Und wenn jemand ein T-Shirt kaufen würde und kostet 12 Euro, gibt es in allen verschiedenen Größen, für Männer und für Frauen, dann wäre das super. Vale, una de las posibilidades para conseguir dinero es la venta de camisetas. Nos ha traído unas cuantas que están ahí. Todo lo que se recauda con las camisetas va para el apoyo de las presos y de las presas y sus alrededores, y para pagar los abogados. Las camisetas valen 12 euros y si los hay en todos los tamaños para chicos y chicas, y si alguien quiere comprarse una camiseta, pues estaría muy guay. Y con esto llegamos, ha llegado al final de la charla. La última Palabra. Ja, ich bin außerdem starker Raucher. Ich würde jetzt gerne erstmal alle rauchen, aber es geht schnell, wenn es dann noch Fragen gibt oder ihr noch über Biarritz sprechen wollt, können wir das gerne noch machen. Ich muss aber leider will heute noch nach Donostia zurückfahren. De momento va a hacer una pausa para fumar, que podéis aprovechar para pensar sobre las preguntas que le queréis hacer, o también si queréis hablar sobre Biarritz, va a estar aquí, va a tardar muy poco, pero después tendrá que irse porque tiene que llegar hoy todavía a Donosti. Ya, es que... ¿Qué le voy a hacer? Me puedes poner un... También. Sí, es como muy interesante. Y ahora, bueno, me voy, pero lo de Biarritz puede ser interesante. Vamos a ver cómo va en esa cosa y... Claro, en Biarritz es muy distinto porque allí lo hacían cerca de barrios, así como con mucha militancia y tal, y en Biarritz es un sitio imprescindible, ¿no? Es que no habrá gente allí. Y espacios de sitios donde organizar las cosas. Lo conocen muy bueno. Sí, sí, yo lo conozco. Es como muy estrecho, sí, todo, sí, un pueblo. Es residencia, la tope, pero no. Sí, yo creo que... Y no va a ser ese nivel. Claro, que es que no es lo mismo lo que ocurra para venir a pasar un sitio por otro. Igual por eso también elige el sitio como Biarritz. Sí, yo estoy en una empresa. No sé por qué lo organizaron. Yo estuve en una empresa y fue muy triste. Está más que tenemos, claro, que era un sitio de Biarritz y era más grande, pero un sitio súper turístico, ¿no? Entonces, al final, lo poco que había estaba súper producido para una pequeña, ¿no? Entonces yo voy a ir y me esperaba algo similar. Hostia, la más grande es la S normal. Ah, que son todas en la llanta, tío. Al menos si está como la... Eso lo dicen que está viendo la comunidad. Ah, no, pero que coexistían... Pero claro, que aunque haya mucha movilización para preparar a ir a Biarritz, es distinto que prepararlo en el corazón de... Ah, eso es aquí, claro. Pero bueno, hasta qué punto la gente de Hamburgo ha preparado todo lo que pasó después, la parte, la posibilidad, o no, realmente no tanto. Pero que la ¿sabes? Pues que coexistía, que no... Pero bueno, por ejemplo, es una cosa que se puede preguntar al señor, ¿no? De hasta qué punto va la reorganización inicial que prepara la conversación. De cantar que va a ser esto, porque es eso, ¿no? No, no, esto es lo que hay. Pues eso, y yo muchas veces la cantaba que... Ah, pues sí. ¿Ese? Se puede, si es que hablar un poco castellano, ¿no? Pero esto es que era un poco más. Sí, ese. Voy a robar aquí. Ese. Esa. Es muy ancha. Sí. ¿Qué tal? Cansado. Ya, es que es larga, ¿eh? Sí. ¿Eh? Es la misma. A ver. Menos mal que empezaba a los... Yo varias últimamente, pero hoy. Yo no tengo dinero, eso me gasta. Tío, uy, no ha pagado la junta. La junta no lo ha pagado.